Angeblich ist das alles erfunden, habe ich zumindest hier irgendwo gehört, und es gibt tatsächlich auch Texte, aber gar nicht. Okay. Das sind ganz üble Gerüchte, dass ich das alles nur erfinde, um hier irgendwelche Laien von wissenschaftlichen Fakten rund um das Universum zu begreifen. Dass wir hier einfach so erfundene, ultimative Strategien haben und angeblich, dass die Tatsache, die auch gar nicht da sind, sondern dass eine von Gene Roddenberry erfundene Geschichte ist, um hier irgendwelche Werbeeinnahmen zu generieren aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Wenn derartige miese Gerüchte wird, dass das Gene Roddenberry's Wort aus Roger Enterprise nicht real sind. Wenn sich sowas zusammen fantasiert, ne, das kann echt das Volk, dass das eine intergalaktische Situation ist, ne. Die Borg sind aber auf Enterprise, das ist keine intergalaktische Situation, das ist aber relativ uninteressant, dass wir schon nur ein paar Zwecke interessiert. Ja, aber das macht ja nichts. Trotzdem kann man ja ein bisschen ausbeuten und so. Okay. Und die Sache ist so ziemlich leer und genannt. Das läuft ja noch nicht so. Irgendwie gibt es auf Deutsch ein Problem. Irgendwie, weiß ich nicht. Das ist immer so die ganz rechtliche Frage, wie wir das überhaupt bringen werden, ne? Weil ich gerade Disney und so, ne? Dass ich mal, dass da irgendwie das verhandelbar ist und bis sie sich eigentlich sind, ne? Und dass du immer so viel Physik drin. Das ist nicht so, dass ich hier irgendwie im Auftrag von irgendwelchen Wirtschaftsverbessern mehr oder weniger die Leute dafür interessiere, über Theorien, was außerhalb des Universums sein kann. Ist ja nicht, dass ich zwanghaft versuche, jetzt Physikelemente einzubauen, in der Hoffnung, dass ich irgendwelche Leute für die Forschung interessiere. Also das ist nicht so. Kann sein, dass ich manchmal es darauf anlege, die Leute für Strukturen der Quantenphysik zu interessieren. Nicht, dass wir Nachwuchs haben wollen oder so in der Forschung. Es ist ein böses Gerücht, dass wir das alles nur so verbreiten. In der Hoffnung, dass diese schnelle Koordinate das Forscher präsentieren, was an transitiver Entropie außerhalb des Universums ist. Und was das für theoretische Eigenschaften hätte, dass wir das jetzt in eine Science-Fiction-Story einbetten, in der Hoffnung noch größer und dann sehen, was wir das alle Serien bisher, ne? Nur um die Leute für abstrakte theoretische Modelle zu interessieren, die auch mal so langweilig sind, dass selbst ein Philatelist dabei einschläft, ne? Dass man das natürlich in eine total richtig kleine Science-Fiction-Serie anbindet, die, natürlich ist das keine Low-Budget-Produktion, davon wollen wir kleines diskutieren, wir sind eine No-Budget-Produktion, das heißt, offiziell haben wir nicht mal einen Euro. Doch einen Euro haben wir. Wir brauchen nämlich die Batterie für die Maus brauchen wir ja gelegentlich. Also einmal muss tatsächlich die Batterie für die Maus nachkaufen. Das sind aber so wesentlich die Kosten, die wir haben. Ach so, ja, also eine No-Budget-Produktion, ja. Ja. Wir haben übrigens auch nur einen einzigen Mitarbeiter, der schizophren ist, sondern alle wollen selber sprechen. Und auch die gesamte Jury packt alles eine Person. Ja. Das ist klar, ne? Dass wir am Ende nur einen Sprecher drin. Nein. Ich bin kein Sprecher. Ich habe voll Ahnung von dem Schatz, den ich hier habe. Denn das hat doch alles einen tieferen Sinn. Ja, das ist nicht sagen, dass das eine freiwillige Story ist. Nur hier, um irgendwelche armseligen kleinen Viecher davon zu überzeugen, dass auf einem Planeten die Wissenschaft gefördert werden muss und so. Das ist ein Schatz sein. Auf jeden Fall ist das alles voller Ermittlung und die Borg aus Enterprise natürlich, aber das ist natürlich nicht die Enterprise, das Ding ist viel größenwahnsinniger, glaube ich zumindest. Ich finde es auch doof, dass wir uns an so wunderschöne Welle so entmystifizieren, weil in dem behauptet, dass die Borg gar nicht wirklich gar existent ist, sondern nur so ein Konstrukt aus einer Verwischung wäre, dass die gar nicht offiziell irgendwie existiert. Statt zum Beispiel Leuten die Wahrheit zu sagen, dass das einfach nur in unserer Struktur nicht eine Fantasy-Serie, sondern das ist wirklich von einer Alien-Zivilisation angeordnete Serie, um den Leuten, wenn sie reinkarnieren, wenn sie dann bei Enterprise ähnliche Körner landen, die da vorzubereiten, wenn sie reinkarnieren, sich das in die Welt einschließen, das ist ja egal. Das ist ja keine Fantasy-Serie, die einfach nicht existiert, sondern das ist praktisch von der Regierung angeordnet, weil es die Fantasy wirklich gibt. Das ist ja der Hintergrund, ne? Die Fantasy-Serie wirklich gibt. Natürlich auch von Fantasy Leia und in den Hand, aber natürlich das von der Regierung angeordnet. Einfach, wenn wir sterben und da landen, sind wir schon emotional vorbereitet und haben so ein Grundwissen, wie wir uns da zurechtfinden in diesen Welten. Das ist ja nicht so Sinn. Das heißt, dass ich keine Fantasy ja nur so erfunden bin, sondern das ist gezielt von der Regierung initiiert, um uns in diese Völker, wenn wir mal sterben, einzubinden zu können, wenn wir mal da landen. Es ist ja nicht so, dass wir sehr erfunden sind. gehört, dass Gene Roddenberry irgendwie das erfunden hat, einfach um den Leuten wissenschaftliche Konzepte aus der Forschung nahezubringen. Das ist ein ganz übles Gerücht, was ich so nicht unterstützen möchte und will. Ich meine, das ist tatsächlich so was. Ja, es ist wirklich so, dass das Typ war ein Video. Also, ich gucke mir das an, das ist wirklich gut gemacht. Dass da vielleicht mal keiner Spitzchen eingebaut ist und um die Verschwörungstheoretiker gezielt zu diskreditieren. Das ist ja so, diese Fehler, die zum Beispiel im Drehbuch sind und so, das ist ja auch bewusst gemacht, um die Verschwörungstheoretiker glauben zu lassen, das wäre nicht echt. Das ist ja ein ganz dieser Plan der Regierung, um da irgendwelche Leute dazu zu bringen, zu glauben, es sei zumindest nicht realistisch auf dem, was da passiert. Okay, und diese Psychopath, das habe ich mal gesehen, da habe ich eine Folge von gesehen, da dachte ich, ja, wenn man das so ein bisschen hochzieht, dann brauche ich ja noch den PC, das wäre natürlich ungefähr, okay, ja, das ist so voll durchdacht, ne? Ich glaube gar nicht, wenn ich eine Idee habe, was ich für Scheiße erzählen kann, ich kann mich da echt voll reinsteigern. Ich glaube gar nicht, was ich für ich kann so eine Scheiße zusammenzumachen, das ist halt, unser Mahlschwert, das Patent, aber der war so schlecht, dass ich die super Sache, ne? Dann steigt das ja so weit, dass es wirklich glaubt, also, wenn sie das wirklich sagen, also, das war ein Äpfel, was das, was die Apotheke sind, aber weißt du, echt? Echt, das ist ja, das ist ja hauptsächlich, dass das so konzipiert wird, um eigentlich bei Fiction-Ideen an den Mann zu bringen. Das ist ein übles Gerücht, dass die das nur machen, irgendwie, um, irgendwelche Leute für abstrakte physikalische Konzepte zu begeistern, wie zum Beispiel irgendwelche quantenmechanischen Überlagerungen von Energiefeldern. Das ist ein übles Gerücht, vor allem weil das Thema an sich so spannend ist. Ich glaube gar nicht, was da für tolle Sachen mit Geodäten passieren, wenn man diese spezielle Dimension haut. Dass man das natürlich dann viel besser verkaufen kann als eine Superwaffe im Schach gegen irgendwelche ultimativen Gegner, die wir so wegfrustet und dann noch finanziell ausbeuten. Um dann irgendwelche Theorien über Wirtschaftssysteme von Aliens besser verkaufen zu können und so weiter, ne? Was ja die Beste ist, ne? Die Theorien an sich sind ja ganz spannend, ne? Aber ne, ich habe auch Wissenschaftskommunikation, gibt es auch so das Problem, wie bringe ich solche Ideen um Alien-Wirtschaftssysteme so an den Mann, dass sie für die Laien eher so sind, dass er die gerne mitträgt. Also das Ding ist auch in der Forschung ja, toll, wir haben da eine Idee über Alien-Wirtschaft, dass die Festpreise auf Berufung, die ganze Ideen, die wir da haben. Ne? Dafür irgendjemand zu interessieren, was da so an Wirtschaftssachen sein könnten, dass wir uns vorstellen, was vielleicht auch funktionieren könnte oder was sie sich erdacht haben könnten. Dass das trocken präsentiert, ungefähr so, überhaupt keine so interessiert, aber mit so ultimativen Borg, Cyborg, Norm, irgendwas, ne, ist das Ganze natürlich total interessant. Dann hast du die epische Schlachten, die wir so wegstellen und irgendwelche Superkies, dass das nicht der Nerdpot nicht so wirklich intelligent ist. Dass er, ich sag mal, mehr oder weniger setzt er sich im Tabak, indem man sich von dieser Freien interpretieren kann. Ne? Das DQL natürlich ein relativ interessantes Spiel in unserer DOS-Zeit. Aber ja, ich finde das Spiel wirklich cool. Ich habe es programmiert, ich dachte, das ist ein Trend, ich fand das auch gut. Das ist nicht wirklich interessant, das kann das Spiel, das ist egal. Ne? Aber ich finde, das ist, ich bestehe einfach mal drauf, dass das eingebaut wird. Das ist schön, an meine Schulzeit. Das ist immer ein Snack, wirklich. Das heißt also, ja, dass viele dieser Konzepte und Ideen relativ lange, also wenn ihr wüsstet, was da an Texten auch noch existieren, über theoretische Vorträge, was der ganze Background ist, war nicht interessant, das hilft das Ganze so, das hörst du, da, wenn man da so ein bisschen sich dran setzt und viele, viele Monate rübelt, dann weiß ich mehr, aber es funktioniert wirklich. Natürlich, das war ja nicht, das ist klar, was? Ein Tiefpunkt ist das. Hey. Was? Das ist nicht so, um das Onanieren populär zu machen. Ich meine, Onanieren an sich ist gesund, das ist es ja. Das ist schon verpasst, aber das ist echt. Das ist wirklich so. Also, an dem hat er kein Problem, wenn man sich Druck abbaut. Aber wir brauchen das jetzt heutzutage als telepathische Maßnahme. Es ist viel gesünder als Sex. Es kann jetzt nur keine Krankheit reinfahren. Und ich stelle auch keine Pause wirklich. Ne? Dann brauchst du ein bisschen Druck auf und lässt die Frauen, wo die nicht wollen. Ja, das ist auch kein Problem. Dass du das als Telepathie verkaufst, als super toll Prozess. und das mit Philosophie anwendest, wo die Frauen drin nicht belästigt werden, mit der Idee, dass es mehr ist als nur eine Fantasie von dir, dass sie das tatsächlich in Struktur erwenden. Dass du praktisch guten Wissens einfach erzählst, dass du dir alles runterholst und dann nicht so viel drüber redest, was du da machst, sondern dass es unheimlich viele philosophische Konzepte, wie wir das benennen sollen, die Kultur anwenden, dass es praktisch immer noch schlecht angesehen ist, weil wir da haben wir ganz viele Konzepte entwickelt, die du von dir guten Gewissens dir vorstellen kannst, wie du nachts sehr runterholst. Also, ganz, ganz unnötig, Frau Berg, ich hatte wirklich nicht mehr. So. Dass die Frauen das in einem Blick und so, dann, sie denkt, der hat irgendwas an mich gedacht, also vielleicht checkt sie das irgendwie, aber, ja, da muss man nicht drauf eingehen. Das macht ja jeder irgendwie, also, das ist jetzt ganz, aber das ist ja nicht zu stehen. Dass sie das natürlich, gerade heutzutage, dass, wo die Frauen so hatten, natürlich durch die Gegend laufen am Bahnhof und denken so, puh, wie stehe ich das durch, ne? Dass wir das Ganze dann, wenn wir diese vier Betten, dass du dir aber privat irgendwas verdenken kannst, um einschauen gehen, ist klar. Dass es das nicht einfach ist, dir das vorzustellen. Du bist natürlich auch in deiner Fantasie mehr Rücksicht, also, es gibt ja ganz viele strukturelle Probleme, weil man dann immer denkst, allein der ganze theoretische Hintergrund, die theoretisch ist, wie kompliziert, aber im Endeffekt falsch ist, darum hast, dass du ein bisschen am Bahnhof hochkommst, denkst du so, ha, viele da haben, denkst du so, nee, mal lieber. Das ist halt dann auch ein Gedanken schon mehr Rücksicht auf sowas und du hast natürlich die gewisse Offenheit, das auch zu sehen. Ganz, ganz viele spannende theoretische Konzepte stecken dahinter, die entwickelt wurden, ja. Das heißt, das ist auch die Gedankenfreiheit und wie gehe ich mit was um, wie, was ist der gesellschaftlich, ich weiß gar nicht, was da alles für Strukturen stecken, dass du die Arbeitsmöglichkeit herunterholen kannst, aber so, ne. Das war ja auch so, ne. Dafür, dass man sich dann in die Strategie soll einbinden und dass dann für dich, weil es ist ja so, ich sage ohne Bibel, dass man magische Waffen einsetzen darf, ne. Also, so magische Rüstung in deiner Fantasie, ne. Dass wir das dann so machen, dass wir das dann im Rahmen dieser physikalischen Grundlagentheorie so einbetten, dass es so wirkt, als wären wir tausende Millionen von hochleistungsfähigen Rechnern. So, das ist so, kein dummes Feder, dass wenn man Feder auf dem Russland oder fliegen kann, weißt du, das ist das Konzept dahinter. Du wirst halt in deiner Fantasie, dass Hilfsmittel dazu und so viele Milliarden Aliens so sterben müssen, um ihre Träume noch besser zu ertragen, und das im Endeffekt macht ja gar nichts, das ist ja, ne? Das passiert ja nicht, das kann ja nichts, wenn ich so sehen kann. Also, dass das neben jedem Tag auf einmal funktioniert, ist klar, ne? Aber, so viel wissen wir immer noch nicht genau, warum jetzt die Raumschiffe explodiert sind. Also, das Problem ist, wenn wir jetzt, aus dem Sörtern gestern vorgestern eigentlich, müssen wir jetzt begründen, warum die Raumschiffe aus dem Wort gekommen sind, sofort explodiert sind, bevor wir aufschreiben, ne? Das ist im Schluss passiert. Wir sind aber uns noch nicht so sicher, warum das passiert ist. Also wir glauben, so viel war das, aber wir sind uns nicht ganz einig, wer das schuld ist, dass sie explodiert sind. Auf jeden Fall war der Autor davon begeistert von der Idee, dass sie am schnellsten weggeklagt werden, indem wir irgendwie gründen, warum sie so weit das überhaupt geht, bevor sie explodieren, bevor sie auf die Waffe ausgehen können. Das ist natürlich lustig, dass du dann sehr so denkst, wir haben die weggeklagt, aber irgendwie wollten wir das, aber das ist allein der Gedanke, dass die Evidenz haben halt, soll sehr sicher sein, aber so man sich nicht immer weiß. Es ist immer spannend, es könnte was passieren, ärgert die Regierung, dann will auch mehr wissen über die Regierung. Ganz, ganz auch wenn die Konzepte auf jeden Fall sind, wir noch am Rätseln, warum wir jetzt sind. In der Werke wird das von euch so gemacht, dass die, der persönliche Forschung, irgendwelche Engel sollen auch zu erforschen, warum jetzt diese Schüsse zu erzielen, was dahinter steckt. Ich hätte das einfach so begründet, dass das so viel zu sein, neurolinguistische Programmierung mit denen gemacht hat, irgendwie telepathisch die Gegner so auf den Level gebracht hat, und ganz schwierig zu erklären, was das alles noch ist. Es ist ja nicht so, dass das dann Anarchie ist, die so programmiert, das würde ich nicht lustig haben. Das ist ja ganz, ganz viele theoretische Konzepte, die dann erstellen. Das ist ja nicht so, aber, und dann, oh, ich glaube, das ist schon ein paar Fehler im Hintergrund, das ist, weißt du, manchmal so eine, allein die Aktion, dass irgendwelche die Wand neu streichen will, ne? Weißt du, was das für Mentor in der Zeit, dass die in der Story mal irgendwie den Farbeimer auswechselt? Dann weißt du, dass wir monatelang so verschreiben, was da geht, das vorzubereiten, dass die verrückte Wand streicht und wird das dann wirklich dann überführt ist, aber allein die Aktion. Und was dann so die Mapper, das ist so spannend erzählen kannst, dass da ein Farbeimer hochgetragen wurde, der einen runtergebracht wurde, einfach weil er aufgegeben hat. Das ist ja so, wenn auch eine Bundesstory interessant zu beschreiben, dann denkst du, endlich, und dann abzuhören, oh Mann, weißt du, dann schreibst du mal allein. Allein, wie die Mentor ist, dass wenn du dir eine Pizza machst, dann gehst du all die, was du Pizza packst sie aus, lässt die Packung dann liegen und haust das Ding im Backofen und stellst ihn an. Dann kannst du die Aktion, dass ich. Ich sag mal, wenn du das eigentlich erzählt hast, du dir gestern Abend eine Pizza warm machst im Backofen, dann stürzt du mal zum Unterstück. So ist das dermaßen, also auch so Running Gag-mäßig. Aber sehr interessant, ich glaube gar nicht, was das für ein Aufwand ist. Und hier bei uns ist das so aufwendig produziert. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand interessiert, wenn wir da eine Pizza aufwärmen. Ja, obwohl, wir machen das so, das ist im Rahmen dieser Handlung, die alles zwischengeht und so unheimlich spannend ist. Ob da jemand irgendwas sieht und die ganzen dramaturgischen Effekte und dann die Betonung, ich glaube gar nicht, was das denn auch in der Zeit, jemand eine Pizza auszusagen. Also, das ist ein Hackenprojekt, das ist gar nichts dagegen. Also, ganz schön ist es nicht. Es ist tatsächlich deutlich weniger mehr vor, als das ist ein Hackenprojekt, angeblich zumindest. Achso. Und natürlich, ja, was da, weiß ich auch nicht, was ich da bedenke. So, das ist die Borg wirklich hieß. Sie gibt es die Borg. Aber da haben sie die vernichtet und die Implantate ist dann aber herzlich, aber so, dass sie die kleinere finden können. Und da wäre eine. Was haben wir gemacht? Wir haben natürlich eine Prognosesimulation gemacht. Eine Prognosesimulation? Ja, das ist. Wir haben irgendwelche. Dieser Typ, der Film hat ja der Superfähigkeiten, so wie Bertin oder so, wird auch viel geiler. Und der kann dann irgendwie durch die Norden irgendwelche Zeitlinien. Was war nicht passiert? Auf jeden Fall kann er irgendwelche Zeitlinien sehen und dann hat er irgendwie Papiere aufgrund von irgendwelchen Sachen und dann kann er da. Was geht das auch gut, ne? Kann er da irgendwie die Zukunft sehen? Nein, das ist so einfach noch nicht. Der kann nicht mehr, ich weiß. Das ist praktisch wie so ein Speicherstand. Dann wird er irgendwie Papier da, darf das machen. Weißt du, wer die Lieferung dieser Story genehmigt hat, der wird das schon erzählt angemerkt, dass der Amerikaner genehmigt zu kaufen, weil aus irgendwelchen, ja, unheimlich toll. Das macht im Rahmen der Handlung tatsächlich Sinn, warum Merkel entscheiden kann. Nein, das ist klar. Das ist alles voll, ich dachte, da muss man nicht drinstecken. Doch, das kriegt man hin. Echt? Das ist auch voll irrsinnig produziert. Wenn wir zum Beispiel Schritt machen, dann habe ich gehustet, ne? Es ist nicht so, als würde ich zwischendurch was schneiden, ne? Ich schneide nur, wenn ich nur kurz husten muss. Das ist jetzt klar, aber ich habe sie keinen Freistand mehr. Ich weiß gar nicht, was ich damit mache. Kann das ist mir vollkommen unnötig, mich zu machen. Und was machst du, wenn ich schneide? Ja, meistens räusper ich nicht kurz. Das mache ich sogar wirklich. Steht hier drin. Aber es macht doch Spaß. Ist ja nicht so. Ich habe hier einen unheimlich spannenden Platz. Wollte ich sagen. Mit der Fuß. Da steht hier alles ausführlich erklärt. Das soll ich fragen. Wir können die alle beantworten. Ich sage, echt, ich liebe das wahrscheinlich. Leider ist das so, dass irgendwie irgendwelche Verantwortlichen meinen, dass sie den Zwiegfall nicht so ausführlich erklären sollen. Und das können sie ja selbst alle zur Not, also man kann das alles nachlesen. Was da jetzt an philosophischen Konzepten und wie das zustande gekommen ist, selbst was verantwortlich gibt das so unheimlich viel zum Deckungsplatz haben. Wo ich sagen würde, dass jemand, der unter zwanghaft Briefmarken sammelt, einfach und dann wirklich drei Wochen jede Ecke bügelt, ist wahrscheinlich deutlich interessanter, dass er dabei sich, dass er so beachten muss, also, wahrscheinlich, wenn da einer von denen eine Briefmarke bügelt, ne. Was ist aber bei den Temperaturen, bei den verschiedenen Farben, bei der Temperatur so angehört, ist wahrscheinlich, das ist nicht interessant, das ist nämlich nicht interessant. Interessant ist, ne? Ja, ich weiß, die ganze Zeit halt interessant ist, wie sich diese Schrödinger Katze da verbrüht und durch die Gegend tritt. Die verbrüht sich nicht. Sicher nicht. Okay. Ja, ich finde das cool, das macht Sinn, okay. So 3 Stunden lang darüber zu diskutieren, was jetzt genau passiert, wenn man ein überlagertes Energiefeld mit so einer Schrödinger-Energie, nein, das ist keine Schrödinger-Energie, das macht einen tiefen Sinn. ich weiß, ihr super positioniert, dass diese unheimlich spannenden Noten, ne? Die sollen etwas miteinander super positionieren. Stellt ja nicht. Nein, das ist ein theoretisches Konzept, das kann man eigentlich nicht verstehen. Ja, wirklich, das ist nachvollziehbar. Ja, und die neuen Leben von nichts, ja. Nein, das ist viel komplizierter. Ja. Und dann wundert ihr euch, dass die Redaktion sich weigert, das zu senden, ja. Weil die meinen, das wäre irgendwie nicht massentauglich, was ihr mir da über nicht vor allem Energie erzählen wollt. Ja, das ist sicher spannend. Nein, das ist auch spannend. Das ist wirklich spannend, glaube ich euch. Verstehe ich gar nicht, dass ihr das so gar nicht erwähnen darf, wenn ich sage, was zu nennen. Wir wollen halt auch ein bisschen Tode jeweils von einem Zuschauer haben, der nur den Programm veröffentlicht und aber das wäre wichtig, dass wir das hätten. Aber wir machen das nicht. Das ist nicht, dass wir so die Hunde sind, die angeschlagen werden. Das ist nicht, dass wir plötzlich unsere Organe bekommen. Das ist auch eine geile Story. Das ist richtig Dirty Science Fiction. Nicht mal jetzt Enterprise, mein Gebiet oder die Gebiet. Ich sehe, das auch machen, aber ich gebe die Kiefer, ey. Und das ist jetzt schon schlecht schlafen. Das ist anstrengend. Oh Mann. Okay. Das Ding ist, dass viele Sachen, die von mir wollen, pervers sind. Aber nee, nicht so pervers, aber wenn ich mir das vorstelle, ja, was die von mir wollen, ich verstehe das nicht. Wieso? Soll ich das nicht? Keine Ahnung. Aber ist gut, das ist wirklich gut, ey. Was soll ich von mir? Ja, warte mal eben. Bin ich der Einzige, der meint, dass die gerade ein bisschen tief in die Trickes der Physik greifen wollen? Können wir doch nicht, weil es ja nicht irgendwie eine Erklärung hat. Nein, das ist wirklich, das ist ein gutes Konzept. Ich würde zumindest, wenn ich mich jetzt darauf einsteige, irgendwie zumindest verstehen, was sie unter einer negativ-dimensionalen Geodäse verstehen. Sie wollen den Leuten nur erklären, wie das in dieser Serie da in der Essen nicht funktioniert. Also das ist tatsächlich, ja, wir wollen heute hier die Kamera weggesagt. Ja, aber natürlich, dazu brauchen sie nur einen negativ-dimensionalen Raum, ja. Ja, und wir glauben, dass es irgendjemand interessiert. Also ich kann mal so durch die Gegend laufen, wenn da irgendwie Typen haben, mit fliegen, die Kamera weg, das ist super für eine Serie, für so Manga, das ist ein tolles Konzept. Aber ich glaube, wenn man denen das theoretische Konzept, was sie entwickelt haben, näher bringen will, könnte schwierig werden zu verstehen, was sie da von den anderen Leuten wollen. Vielleicht denken sie sich so, oh, hoffentlich kommt der gleich mit Detektor und guckt mir den Kopf weg. In der Hoffnung, dass es dann besser wird. Weil gerade schon so alt wie alle anderen Dinge sind, was besser zu verstehen, was sie da von mir wollen. Weil ich muss mir vorstellen, das ist normale Mathematik, das ist das, was sie da von den haben wollen, vor dem Fernseher oder was auch immer sie machen wollen. Wenn sie das irgendwie normal Fachmathematik produziert, ey, das geht. Natürlich geht das. Ich sag mal so, wenn sie das in ihre Forschungseinrichtung intern diskutieren, dann was immer sie da brauchen, dann, das ist nicht illegal hier in Kalifornien. Das macht ja nicht, das ist nicht illegal. Das ist aber wirklich so, wenn man etwas präsentiert, das illegal ist und investigativ und viel, wie sind die das? Dinge, was steht hier? Was machen die doch hier? Das ist schwierig genug, dazu sprechen. Das fand ich fast nicht negativ, denn in den Geodäten. Ja, das hat ein Vorteil irgendwie aufgenommen, ja? Nein, das funktioniert. Das theoretisch eventuell. Also, das ist doch lieb, natürlich, das ist voll plausibel. Der Fachmathematiker, der ist schon fertig genug. Nicht, dass das nicht spannend ist, aber das ist plausibel, natürlich ist das plausibel, dass man damit so die Kamera aufhört. Das ist eigentlich was mir rumkommt, wenn man das doch präsentiert. Wie wollen Sie das so auf Flugschiffe finden, dass das funktioniert? Das geht. Und das wollen Sie im Rahmen einer Sendung präsentieren. Das ist diese Theorie. Ja, aber das ist eine Serie voll gut. Ja, eine Serie. Das ist schon schrecklich, die Serie. Ich weiß aber so. Warum haben wir Kinderprobleme? Das ist schwierig. Und irgendwie was halbwegs normale Themen. Okay, wie kriegen wir das denn? Also, die haben jetzt, was? 10 und 20 Schiffe. Haben die nachgezählt? Nein. Das ist eine Schätzung, ja? Ich meine, das sind einfach viele Schiffe, weil wir haben hier, nein, das ist, wir können erklären, warum wir die 50 Schiffe. Wir haben mehrere Soldaten und die schießen dann irgendwie so. Nein, das ist, also, ich kann das wirklich begründen. Natürlich, das wirst du da sehen, wie das funktioniert. Finde ich gut. Ist immer wieder spannend, wenn ich das berühren, wie das funktioniert. Doch, nein, wir haben das selber noch nicht so richtig rausgefunden, warum die Frau es nicht gefunden hat. Aber wir haben da wirklich, ja, die Frau ist vielleicht sowieso okay. Ich aber so, nicht, dass die als Frau so, also im Bereich Astrophysik irgendwie nicht zu viele Schiffe wegballern, aber das muss richtig, wir wollen einfach mal eine Serie, die alles wegsetzt. Also, wenn ihr nicht mindestens dreimal die Woche so wäre, dann war das keine Serie. Dafür ist aber der Stoff immer entspannt. Ist das genauso ein Ding wie, nein, das macht viel mehr Sinn, als wenn die negativ dimensionale Geodäse. Das macht viel mehr Sinn. Das ist ja einfach zu verstehen. Das finde ich gut. Ja, was mache ich das hier? Ja, das hat was mit NLP zu tun. Das finde ich gut. Ist das besser als VP? Was wollt ihr eigentlich von mir? Nein, das macht Sinn. Natürlich macht das Sinn. Okay, wir wollen den Leuten erklären, wie wir das rausfinden für die Leute, die das dann erklären. Oh Mann. Und ich drehe das alles live ab? Ja. Bin ja erstaunlich. Und da gibt es in der Story irgendwie so einen Punkt, wo du denkst, ja, das geht ja darum, das ist ganz einfach, dass die Leute mit verschiedenen kosmischen Strukturen vertraut machen wollen. So, das ist spannend, das ist doch cool. Ja, wenn die irgendwelche Transporte für Alien und Schubert, ja, das hat aber beinahe was geklaut, oder? Das heißt geklaut. Das ist natürlich was geklaut, das soll ja illegal sein, das war ja der Sinn der Sache. Weißt du, das ist wie mit dem Kippen, das ist ja auch illegal, weil es verboten ist. Nein, weil illegal ist verboten. Also, wenn das was illegal ist, ist es viel interessanter, als wenn es nicht illegal ist. Und das macht das für diesen Geodäten interessanter, ja? Ja, das ist wirklich kein Konzept, ne? Ich meine, dass ihr seid noch nicht so zufrieden. Nein, wir sind jetzt ja noch viel gut. Achso, ja. Hawkins hat nicht irgendwie so manchmal so Probleme, dass die Rechnung so, die er so versteckt, dass da zwischendurch so ein Zehner dabei ist. Ich meine, nicht, dass er in seinem Alter sowas noch macht, aber also ich mache so Dinge, so ein kleines Tütchen und dann so ein bisschen nicht ändern will, sondern was dick ist, mal ordentlich das Universum wegsetzen oder so. Nein. Der Speicher in dieser Serie ist natürlich so, dass er Hawking schon auf Dope bringen will, aber nicht auf Morana. Also natürlich. Was wird er nicht machen, den Abschiebchen? Nicht, dass er schon genug nicht gemacht hat, aber ich wollte nicht sagen, das ist ein Dope, dass der Typ in der Serie will den Typen immer dazu bringen, so einen so ans Ticken dabei zu machen, weil es angeblich intelligent macht. Also noch intelligenter, finde ich gut. Dann hätte ich natürlich noch die Sachen noch komplizierter als ohnehin, ja. Das ist ganz einfach erklärt, was man hier hört. So wie mit dem Silberpäckchen, ne? Das sind Platten. Okay. Und das klappt dann, dass man dann die Körper baut. Ja. Und wenn sie den Leuten das als illegale Sendekonzept verkaufen, wäre das nicht irgendwie besser. Nein, das wäre nicht besser. Ich meine nur, das, ich finde das nicht in Ordnung, echt. Ich habe voll die Störung. Ich könnte mir nicht erzählen, dass es irgendwie besser ist. Ja, das macht Sinn. Doch, das macht alles voll. Die haben schon echt Probleme. Ich muss erstmal so ein bisschen Trott einfinden. Wir machen jetzt Outtakes. Ach so. Ja, das ist ja Sinn der Sache, dass wir zwischendurch Outtakes machen, die aber künftig produziert sind. Und ich mache jetzt Outtakes, die künftig produziert sind, und Leute darüber wegstauschen, dass die Outtakes veröffentlichen. Nein, das macht natürlich so Sinn, dass es, ja, ich weiß es nicht. Irgendwie eine bizarre Logik, die irgendwie einen Sinn ergibt. Okay, ich ihr wollt mir irgendwie klar machen, dass die Sonne verfolgen, ja, das passt doch Sinn. Leute wollen ja, oh Mann. Ich habe aber echt irgendwie eine Störung, weißt du? Nicht, dass ich mich dafür nicht interessiere, ne? Ich gehe noch einen Kopfschmerz. Dann können wir nicht mal irgendwie so eine Wert. Nein, das ist jetzt erstmal nicht geplant. Also das ist jetzt nicht geplant. Wir haben ja gerade erst das Universum wiederhergestellt. Also das muss einfach noch halten. Ziemlich gut. Und so ein kleiner Gottkomplex hat der Typ nicht. Nein, der ist ganz bescheiden. Ach so. Ja, der hat ja auch gesagt, dass er sie hat. Das ist richtig gut. Vielleicht so ein Superhelden mit Laserstrahlen und vielleicht, dass er Atomwaffen mit seinem Gehirn entzünden kann und so. Irgendwas lernt, irgendwas so. Dass man sie einfach nicht in die Welt kommt, nein, wir machen realistische Sachen. Wie zum Beispiel, jetzt hier noch so ein Bischöpfe innerhalb von 4 Stunden wegzuballern. Ja. Okay. Oder ob der schnitttechnisch sieht. Nein, wir machen das ja so, dass der Zuschauer sich das vorstellt. Das funktioniert viel besser als eine echte Serie. Ja, das funktioniert, ne? Allein, wenn ich vorstelle, die ganzen Geschichte auf 100 Millionen Schiffe pro Sekunde, ne? Wäre auch ziemlich anstrengend, sich das auszudrücken. Ja, schon völlig klar gezählt. Ja, das hat einen tieferen Sinn, natürlich. Und das gibt nicht Themen von den Schiffen und Einstieg in die her. Würde ich das mit erzählen? Nein, das macht einen tieferen Sinn. Ey, ich gebe mir extra fertig auf den Sack. Ich bin ganz schön auf der Scheiße. Oh Mann, was passiert mir? 10 vor 20 Schüsse. Das ist eine 20-stellige Pflanze. Das war cool. Und habt ihr die Nacht? Nein. Habt ihr für, damit ich auch so ein bisschen Pflanze überschicke? Nein, das kommt ja vor. Das kommt vor. Ihr habt. Ich meine, so der Zuschauer zieht jetzt hier eine Flotte 3 Stunden lang. 3 Stunden, das würde niemand zeichnen. Ihr habt wahrscheinlich auch einen Psychiater, die euch an den Therapien oder wie auch schon aufdeckt, oder? Das ist realistisch. Wir haben ja immerhin, was habt ihr immer lassen? Nein, ich verstehe das Konzept gerade nicht. Okay. Was war hier? Wir versuchen immer noch dir zu erklären, wie man 10 oder 20 Schritte innerhalb von weniger als 4 Stunden Platz kriegt. Okay. was haben wir denn so an Waffen? Das ist jetzt ja, wir haben gar keine Waffen. Was, das ist gut! Ja, nee, ist klar, ich will sehen, das funktioniert. Dass wir irgendwie 10 oder 20 Schritte und wir haben keine Waffen. Doch, gerne. Ja, das ist der Sinn der Sache. Da ziehe ich nochmal keine Waffen zu den ganzen Raumschiffen. Mann, ich habe mich gestört. Entschuldigung. Okay. 10 oder 20 Schiffe, okay. Ja, das sind aber 100 Superkräfte dabei. Noch größere Schiffe. Nicht, dass wir denn, nein, du wirst ja sehen, wenn der Flott erstmal sauber da ist, dann wirst du sehen, dass das funktioniert. Und da sagt, ja, wird vielleicht abgedreht worden. Natürlich, 10 oder 20 Schritte. Ohne Waffen. Wir haben, natürlich. Ja, wir können das. Den Experten, die haben sich so was Gedanken gemacht. Wie viel 10 oder 20 Schritte. Meinst du, NSA, da die Zypogen schon in der Nase, die haben auch so eine Idee. Und wenn die das Zeug nicht bezahlen können, was machen denn die dann dazu? Die brauchen das keine Drogen. Also, haben wir auch zu vergessen. Nein. Das sind einfach Experten, die kümmern sich um sowas. Was kommt da eigentlich mit 20? Das ist Zahl. Finde ich gut. Zahlen sind grundsätzlich gut. Oh Mann, ey. Okay, wo war das nicht? Du sollst den Leuten immer... Nein, das mache ich nicht. Ich habe da keinen Bock zu. Also, ihr könnt das plausibel erklären, ja? Ja, natürlich. Okay. Okay, ist das gut. Ich habe sicher, dass das plausibel wurde. Nein, wenn der erstmal die Story kennt, dann wird es feststellen, dass das geht. Kannst du das noch? Das haben wir schon mal gekannt, dass wir das noch machen. Die sind unsichtbar, ne? Nein, das ist ein bisschen NLP, ja? Ach so. Eine KI hypnotisiert die. Ja, so einfach. Und dann feststellen die Frage, die hier zocken. Ja, aber wenn man die Story dann drauf so völlig aufbaut, dann funktioniert das auch. Also auch logisch. Du wirst ja sehen, wenn du dann nachher die Platz hast und das dann sauber zusammenschaltest, dann kommt das hin. Okay. 10 oder 20 Schiffe, weniger als 4 Stunden. Okay, in Ordnung. Das findet ihr in Ordnung, ja? Das ist nicht in Ordnung, das ist es ja. Achso, das ist nicht in Ordnung. Das ist ja Sinn der Sache. welcher Jugendliche zu dieser Serie an, wenn da alles in Ordnung wäre. Das finde ich in Ordnung. Das steht auch so. Natürlich stimmt das so. Okay. Und, was wollte ich von mir? Keine Ahnung, was denn die Story angeht. Die Story. das sind Druckarien oder das mit diesen Dingen fürs Universum zu verfassen. Ich dachte, das ist Druckgalaxien. Ja, da sind wir uns auch nicht so ganz einig. Das ist nicht gut. Und die erobern wir gerade. Die haben wir schon erobert. Also das ist der Platz, der demnächst kommt. Ach, wenn man das schafft, ja. Ja. Was hab ich davon? Ja, die neuen Karten sind nicht in die Piste. Boah, das ist nicht gut. Ja, das ist wichtig für den Plot. Das, okay, die schreiben. Nein, das macht Sinn. Und dann verweist das den tollen Text, ja. Und dann war der froh, wenn die Leute heute haben verzweifelt, weil sie nicht verstehen, was sie wollen. Nein, das ist ja, das soll riesig an Leute, die das können. Was? Sie verstehen doch nur, wie sie mehr die Pizza kaufen. Nein, das ich weiß, ich finde das so grundsätzlich. Also, wirklich irgendwie, manchmal denke ich so, also auf der einen Seite seid ihr total geistesgestört. Nein, ich finde nicht, natürlich, das ist Sinn. Echt, das macht Sinn? Ja, natürlich macht das Sinn. Bisschen schwierig, das ist so, die ganze Idee in so ein Konzept umzusetzen. Okay, das mit der Pizza, das kriegen wir so unter, ja. Ja, und auch das mit dem Reinkacken. Das, mit dem, das wird schwierig. Das ist, so ungefähr 99% der Scheiße, die hier bringen, die funktioniert nicht. Das funktioniert, soll auch nicht funktionieren. Wieso? Wir machen jetzt hier das im Boot so, dass es nicht funktioniert. Was? Das Ding ist, du sollst das abwürgen, weil das ist in der Sache. Ach so. Und dabei nimmt ihr mich auch noch vor, dass ich den Abendsprecher noch biete, wie der das abzuhören hat. Nein. Wir ordnen das an, dass er das machen soll, und dann wirkst du das ab, einfach aus der Leitung. Das ist ja nicht so, dass das ist, das nicht mehr ganz dicht. Was soll ich machen? Ja, irgendwie so richtig, und das jetzt vielleicht doch, nein, der Typ nimmt Tabletten dagegen. Finde ich gut. Und wir fragen, nein, der verkauft die nicht an mich. Okay, und dann hilft das euch, ja? Nein, das hilft uns nicht. Und das finde ich jetzt besser als vorher, ja? Oh Mann, ey. Ich finde nicht mal irgendwie etwas erzählen, was nicht total gut ist, sondern ist total abstrakt ist, was total irrsinnig. Ja, in der Sonne ergibt das einen Sinn. Das ist nicht gut. Nee, das ist cool. Echt? 20 Schiffe. Na, 200 Leute ungefähr, ja. 200 Schiffe. Ja, super, ja. Sehr gut. Wir wollen die zerstören. Die brauchen wir gar nicht gut zu zerstören. Achso, da sind nur 200 riesige Alien-Superkampfschiffe gut, haben Stempelschiffe und wollten mir selbst erzählen, dass wir die nicht zerstören brauchen, einfach weil die nach Hause sind. Nein, es ging nicht nach Hause. Achso. Die parken hier nur weiter und fragen sich, was soll. Warum soll ich nein. Ja. Ah, jetzt verstehe ich. Ach so, ja, das macht viel mehr Sinn, wenn die da rumstehen und hoffen, dass das nein. Ich verstehe jetzt nicht, worauf ich hinaus wollte. Die haben ja auch bei dem Angriff auf die Erde gesagt, nur die Sonderschaften. Riesige, noch größere Städterschaften. Ja. Wir können, natürlich erklärt mir das nochmal, warum wir das überleben. Und dann sterben alle Norm, ja? Ja, nein, ich sterbe nur kurz. Ich sterbe nur kurz. Und dann kommen die alle wieder. Ja, das ist ja Cyberlife. Wow. Nein, das ist cool. Das funktioniert wirklich. Ja, das ich glaube, da können wir ein paar Sachen übernehmen. Okay. 10 hoch 20, nur. Nein, viel mehr. Viel mehr. Okay. Wie viel ist das denn? Die ganze Menge. Vielleicht mal so als Zahl, damit wir ungefähr so wissen, wie viele tausend Leute dabei umkommen. Da kommt gar keine Nummer drauf. Wieso nicht? Ich meine, die werden ja nur, die wechseln sich ja ab beim Kämpfen. Oh. Und wie sterben die dann alle? Ja, das versteht ihr nicht mehr. Ihr versteht nicht, warum die sterben. Nein, die sterben? Natürlich. Aber warum? Das ist wirklich, weil die gar nicht an die letzten Jahre von Sternschützen weggefallen. Und das ist jetzt, ich verstehe jetzt nicht, was ihr noch wollt. Das Ding ist ganz easy. Okay. Das ist ganz easy, ja? Ja. Also, diese 10, nein, das sind 24 Angriffsschiffe und das, hier kennt das ganz einfach. Das macht echt mal Sinn. Okay, jetzt muss ich mich kurz konzentrieren. Also, da sind 10 hoch 20 irgendwie Gigazerstörer, die das Leben angreifen, ja? Das machen die dann. Die nur machen nicht viel, das ist bei noch keiner sogar aus. Ich glaube, irgendwie werden dann das Ziel sofort angreifen. Also, die noch werden dann das Ziel sofort angreifen. Ja, die sollen sich ja, die Schiffe müssen ja gesammelt werden vorher. Natürlich damit. Das macht Sinn, dass die nur das vorbereiten, dass die 10 hoch 20 Schiffe möglichst gleichzeitig entfernen. Ja. Dann können wir die Ziele für Köln vernichten. Ja, nee, ist klar, das ist nicht gut. Das ist erstmal wieder, nein. Das ist nicht sauber. Wie wollen wir das? Das ist ganz einfach. Die meisten Städte, die werden hier zerstört. Da muss ja gar nichts zu tun. Ah, nee, ist klar, die meisten Städte werden sowieso zerstört. Das ist schon mal eine ziemlich gute Sache. Wo war denn? Ihr habt die NLP. Ist das teurer als Kokain, oder? Nein, das ist nicht teurer als Kokain. Das ist gut. Holen wir doch noch was. Wir sollten... Nein, ein bisschen ernst bei der Sache. Natürlich, okay, ein bisschen ernst bei der Sache. Okay. Oh, Mann, ich bin echt ein Schaden. Habt ihr schon, irgendwie? Natürlich habe ich Schaden. Aber das ist... Nee, okay. Ach, das... Oh, Mann, ich glaube, das funktioniert ganz sauber. Wenn du das dann demnächst sagst, wirst du feststellen, dass wenn du die Serie eintraust, dass es ganz einfach ist, das ist wirklich so. Natürlich. Und das tut nicht. Nein. Wenn du das dann, ich habe Rauskommen hörst, dann zeigen die über die Klausel ist. Und total größenwandiert, auch in sich geschlossen ist. Ja. Das schafft man auch ohne Campus-Studium zu verstehen, wie man das hier Drogen zusammenkriegt. Also braucht man keine Drogen. Also weiß ich zumindest, was man Astrophysiker macht, in dem Fall. Und nein, macht ja ein Spiel auch mit. Natürlich. Ah, so, ja. Okay. Dann hätten die Schiffe also zum Ende doch zerstört. Ja. Weil. Das haben wir, glaube ich, mehrfach erklärt. Ja, weil die ganzen Monitor auf die Erde abgeschossen haben und ganz verstehen, dass es nicht funktioniert hat. Nein. Also schon, die haben schon die ganzen Monitor verbannt, aber das ist kein Problem. Ziemlich gut. Was haben die denn so? Nein, das haben die doch erklärt. Weil die Monitorzahlen an sich spielen keine Rolle. Ding ist, dass wir uns dafür geschützt haben. So, ich habe Style. Na, cool. Nein, diese Totalen, die das Zwilling machen, die vielen Zwilling-Kontakte und gerne die Norm. Und es ergibt in der Summe dann nachher einen Sinn, ja? Es ergibt wirklich einen Sinn. Okay. Also mehrere tausend Kampfschüsse der einen und anderen in der Nabe gewonnen. Ja. Spannend ist das Finale. Okay, die bauen irgendwie mit irgendwelchen Gefällen. Nein, lass das einfach mal zukommen, ist ganz einfach. Am Ende ist auf jeden Fall dieser komplette System im Arsch. Kein Film mehr verfahren. Wie genau die Engels alle sterben, die dann noch über. Ist ja nicht so, dass. Also, ich kenne das mal ganz easy. Also, die TQ-Weg von hier. Okay. Ich sehe das dann. Also, diese Cubic-Computer hacken die Alien-Zentrale nach. Ja, wie finden die? Das können die einfach so. Okay. Also, der Reihe nach, das haben die noch vorsortiert. Und dann ändern die, die ändern gar nichts erstmal. Also Dinge, die verschieden sind, ganz oft in Sandkiste. Nein, also das ist der Einzige, den ich nur vom Tag kenne, sondern das verstehe ich schon mal. Ich sag mal, das Windows ist praktisch in der Sandkiste. Nein. Ich wollte sogar nicht gestern vor. Okay, jetzt haben wir die Computer abgeschaltet, die sind nicht abgeschaltet. Okay, die sind nicht um. Ja, also, auf jeden Fall schaltet die Beta-Ladung, aber sie können die Technik nehmen, dann stellen die einfach rein. Okay. Und weil die sich auf ihre Computer verlassen, denken sie, können die Sauerstoff aufgeben. Ja. Das ist ganz einfach eine Geschichte. Und, ja, da kommt auch eine kleine Anekdote nachher, die einige Alliierte hätten nicht gefunden, weil sie irgendwie coole Brigade gefühlt haben, die da auf den Schaum werden, weil sie so ausgefallen. Achso. Wie gut. Die haben gute Briefs. Also, die kein coole Briefs aus. Okay. Was war die jetzt? Die ist jetzt noch über. Da bleiben zum Schluss noch ein paar vereinzelte. Achso. Da bleiben noch hier. Das ist jetzt ja, das war ja, das ist das Nachprogramm. Haben sie überlegt, dass sie danach noch stecken in der Zeit. Oh, das schön! Weil die, ja, das war ja auch so, die hat aber echt so eine leichte Lässersitze schon einmal gehabt, schon, ne? Weißt du, was man so läuft nachts auf dem TV-Programm? Ja, schon. Wenn das die Frau gut läuft, dann denkst du so, du, das ist doch weiter nicht glücklich. So, weil ich so gefragt habe, nein, die Leute, die bewusst. Ihr könnt das moralisch rechtfertigen, warum die jetzt quasi in der Schüssel stecken. Das ist nicht so quasi, wie du es vorstellst. Und dass man die, nein, die werden nicht gerettet. Was hat das denn? Keine Ahnung. Das ist einfach nur so ein Platz für da. Ein Platz für da. Wir brauchen zum Schluss noch einen Gegner frei zu nehmen. Warum? Ja, das macht das, das hat, okay, das hat, wieso sterben die überhaupt? Keine Ahnung. Also das sind eigentlich so kleine Zeuge, die uns kontrolliert haben oder so. Also das macht eigentlich Sinn, dass sie sterben. Das muss ich jetzt aber nicht verstehen, oder? Warum wir es böse? Nein, die sind böse. Achso. Das ist aber nicht so richtig ersichtlich, was wir getan haben. Muss ja auch nicht. Ob da sterben ein paar Leute. Finde ich gut, so viel die Einstellung. Also, okay, sie sind ja alle tot und wenn es diesen Dingens ist. Computer. Nein! Wir kaufen die nächsten Computer für so viel. Das ist so viel. Weil dieser coole Computer, der die ganzen Computer gekriegt hat, nicht ausreicht. Genau. Aber der ist unsichtbar. Genau. Finde ich gut. Der Spaß ist in der Produktionskraft. Wir verbinden das nicht. Ach so. Okay, also. Okay, einen Moment. Was heißt hier? Sie machen Interviews. Oh, scheiße. Okay. Nein, das macht Sinn. Okay, die Q-Welt ist, nein, die Q-Welt wird nicht zerstört. Aber jetzt die Bombe denn geschickt? Ja, das kommt ja gleich. Die wird gleich weitergeschickt, die ist nicht verankert. Wegen des Schiffes? Nein, das hat mit, es ist nicht klar, dass mit dem Schiffer nichts zu tun hat, aber was verankern. Kennst du die online? Ja. Wenn du so einen Raumschiff verankerst, kann man die nicht mehr bewegen. Finde ich gut. Also klar, dass es ein Weltraum ist, ne? Ja, aber es gibt da nicht so viele Kindercomputerspiele, spiele. Das tut euch auch dauernd nicht gut. Aber, okay, also, ja, nein, ich erzähle das einfach und ihr erzählt mir nicht, wie das funktioniert. Also, ich glaube, was hier, okay, also der Dienstag dann zu dieser, ja, was genau das war, weiß ich auch noch nicht so. Ja, bin ich jetzt fast schon zu einem verlierten Fall. Ach so. Ja, das Ding ist ja, das ist ja das Konzept. Wir schicken uns dann zu zwei verfeindeten Universen und hängen uns da, wie hängt das da die Universen an? Ja, diese Bombe. Ach, warum? Das Ding ist, eigentlich wollten wir nur die Bombe von der Erde wegkriegen. Okay. Und dann wollen wir das feindliche Universum gefährden. Ja. Nicht gut. Das haben sie getan. Keine Ahnung, sind böse. Die sind verliert und sind fein. Okay. Das Ding ist, dadurch, es wird das so interpretiert, dass die sie nicht gehackt haben, sondern dadurch kommt es zur Erweckung, die dazu führen, dass die glauben, die hätten die Computer von denen gehackt, um dieses Universum zu erobern. Unser Universum erobern. Eben, die sind eigentlich ganz dick miteinander, aber irgendwie durch ganz, ganz viele Sekunden. Nein, wenn du den Story nachher hörst, dann verstehst du das. Warum das einen Sinn ergibt, verstehe ich. Nein, das ist klar, das ist ganz easy. Easy, die Aufwechslung ist echt anstrengend. Also, die Aufwechslung ist anstrengend. Ich glaube, das ist wie anstrengend, so eine Story zu schreiben. Schau mal an, wahrscheinlich fühlt man sich auf der Suche der Wette. Das ist ja wie die Wüste von Schwein, ne? Wir nehmen keine Drogen. Natürlich nicht. Aus den Erklärungen von Alternative. Nein, das ist seriöse Forschung. Das ist seriöse Forschung. Das hat man die dann damit auch gesagt, das geht nur. Nein. Das hat einen Drogen gefunden. Nein. Nein, also auf jeden Fall. Das macht sowieso wenig Sinn. Ja, die sind sowieso tot. Aber sie waren eigentlich mit dem Feind alliiert. Ne? Ja, das macht Sinn. Und das Wesseltier hat damit kleine Probleme. Das hat auch ein Problem. Das ist ja Sinn der Serie. Das ist ja Sinn der Serie, dass so ein seltsames Problem hat. Wieso? Weil das halt illegal ist. Und nicht sendefähig. Und damit natürlich bei der Jugend viel besser anfangen als eine Serie, die illegal ist, ja. Ja, das ist, ja, aber wir wollen das mal richtig geil machen, richtig viel Menschen so mit ultimativen Kampfflotten, das ist ganz easy. Ja, ich verstehe schon, was ich meine, aber so, tut das nicht irgendwie weh, Milliarden vom Planeten weg, nicht vom Daumenplaneten weg. Ich weiß nicht, ob doch kann das so, echt. Ich bin irgendwie versprochen, dass ich heute Abend das kommt, dass ich irgendwie so Texte vorlese, über Texte, die liegt nicht vor, nicht jetzt, nicht vor uns hier. Aber das kriegt ihr hin, das ist doch irgendwie auch, die ergibt einen Sinn, das ist auch ganz einfach gemacht. Und wir drehen das in einem durch. Was? 45 Minuten. Ja. In einem. Ja. Und wer soll das machen? Du. Wieso? Was habe ich getan? Das ergibt einen Sinn. Und es gibt halt alles einen Sinn, natürlich. Und selbst erkennt ihr auch, weil wir erkennen nicht, doch, den erkennen wir auch. Den Schlitz erkennt ihr auch. Zum Beispiel irgendwelche Aliens vernichten einfach nur Geld zusammen. Ja, das ist es ja. Wir sind so ein bisschen sowieso aber richtig dirty. Aber alle Guten werden gerettet. Das ist eine Sache. Wir sind nicht böse. Okay. So, und bei denen, ja, bei denen habe ich nicht so süß aufgenommen. Wieso nicht? Keine Ahnung, irgendwie so schade keinen Bock. Also, wir haben das wieder auch so viel gesünder, wir wollten ja was weghaben. So, ihr habt doch wahrscheinlich theoretische Konzepte, warum wir dann sterben müssen, ja. Der stirbt ja keiner, das ist eine Serie. Okay. Ja, das ist die richtige Anstellung. Das ist ein Hörspiel, wie ich der Welt. Ja. Nur, dass sie nicht damals so gute Drogen haben wie die hierher. Die nehmen keine Drogen. Ich weiß, es ist ganz easy drauf. Ich fand das sogar besser als früher, ne? Ja. Und das jetzt gleich. Nein, das kann doch gut. Ich meine, wozu brauchen wir als Sprecher, wenn wir sie dicker werden? Und das tut nicht irgendwie weh, die Wirtschaft selber versuchen zu gestalten, dass man sie selber nicht versteht. Die verstehen die Texte. Und mein Gott. Also wenn ich es richtig verstanden habe, macht ihr das so, dass man das wirklich nachvollziehen kann, dass diese Outtakes erst machen, dann verstehbar sind, ja? Nein! Okay. Die Outtakes sind erst in Nein! Dann verstehe ich das Konzept nicht. Ich verstehe das Konzept nicht. Nein. Ich bin auch zufrieden, ich kann das verstehen. Ich würde mir jetzt persönlich irgendwie verstehen. Ja, ist das nicht. Ist nicht okay. Also, ihr macht das so, dass die Outtakes nach der Serie produziert wurden. Ja. Also vor der Serie. Nein, das ist jetzt nur... Mann, ich kauf mir das von euch. Okay, also, die Engel sind alle vernichtet. Ja. Und dann macht ihr so einen Plot, wo es darum geht, wie es weitergeht. Ja, und... Mann. Wie viel denn das hat es denn vorzugehen, damit der immer zufrieden sei? Ein paar Stunden. Pro Tag. Ja, wie gut. Okay, passt schon pro Tag, aber das ist ja. Nein, das ist ganz einfach, wo wir in der Zeit nicht mehr ziehen wollen. Ja, finde ich auf jeden Fall eine Maßnahme, dass ich ein paar Stunden pro Tag machen muss. Ja. Oh Mann, ich hab aber echt Probleme, ey. tut das nicht irgendwie weh, wenn man ständig so Milliarden von Milliarden, ja, das tut ja nichts. Sieht das wieder nicht. Aber warum muss ich hier 122 Milliarden sagen? Ganz easy. So. Und dann mache ich sicher, wie soll ich das? Nein, das sind Feinde. Das haben sie gemacht. Okay. 122 Milliarden Feinde werden vernichtet. Die werden nicht vernichtet. Oh, nicht? Okay, also die 122 Milliarden Feinde werden nicht vernichtet, sondern von Amerikanern. Was? Die wollte ich von Amerikanern. Ja. Ihr seid aber. Ja, das macht ja Sinn. Wofür brauchen sie das Geld? Sie brauchen das Geld nicht wirklich. Es geht nur darum. So, immer, ja, das ist einfach nur so einfach. Die müssen weg und keine immer dran billigsten. Nee, was ist das denn für? Also, weil ihr irgendwie noch wieder mit Druck kriegt, hauen die dann noch gar nicht da rein. Also, das ist ziemlich schwierig in der Wahl. Nein, das ist. Ja, nicht wirklich. Nein, das macht ein Tito so für sich. Finde ich cool. Auch wenn wir beide umfahren, ne? Nein, das macht Sinn. Okay. 192 Milliarden Militärsoldaten sollen von dem. Nein, das macht natürlich. Das sind diese Amtsleute, was haben die getan? Das ist wieder Serie, das muss man da sicher sein. Okay, also wenn die jetzt alle weg sind, finde ich gut. Naja, das ist doch das, das ist wirklich gut. Ja. Okay, hast du die Basis geplündert? Ja. Wie viele Kriege sind die gerade? Also, ist halt egal. Das Ding ist ja, das ist gar nicht um die Organe, natürlich nicht. Wofür sind die gestorben? Ja, die wollten ja angreifen, die wären geplündert. Natürlich. 192 Milliarden gegen wie viel gestorben? Darum geht das ja gar nicht. Okay, also, ja, so würde das schon einen Sinn ergeben, aber jetzt wollte ich mich erzählen. Ja, jetzt kommt das ja, worauf es hinaus war. So, jetzt kommt das. Hier ist es spannend. Ihr transferiert alles, was wir haben, in ein anderes Universum. Ja. Dabei gibt es aber Probleme, ja? Natürlich. Das ist auch schwierig. Also, das ist ein Grabestab. Nein! Das kann nicht so schwer sein. Ich kann nicht so, dass ich zum Nachvollziehen gelassen habe. Ach, die 192 Milliarden Soldaten weggestellt, oder haben sie so gemacht? Ja, die waren nur, weil die Bedrohung waren. Okay. Ich krieg das hin. Das Problem ist, dass es eigentlich nur dieses Konzern anders wäre, was so bestehen könnte. Genau. Die wollen ja, wir bauen damit die Story auf, um klassisch zu erzählen. Was passiert, wenn der Mensch wieder verwandelt ist? Okay, das ist nicht nochmal da, das ist der Führungsprozess. Ja. Auf jeden Fall ist der Bescheid an der Erde, aber es gibt fast keine Probleme. Ja. Und damit das irgendjemand interessiert, hau dir 92 Milliarden oder 100. Ja, so ungefähr, ja. Und dann ist das besser, als das einfach so zu produzieren. Und was passiert dann wirklich erst dann? Ja, das ist ja, nee, das finde ich nicht. Genau, das ist es ja. Es interessiert ja so, aber ich kann es nachlesen, wenn sie interessiert. Und das ist ja Sinn der Sache. Jetzt, Leute, ihr wollt, ja, dann haben wir gesagt, wir wollen einfach, dass sich das für dich interessiert. Und das klingt halt tatsächlich erstaunlich, weißt du, an dich, wenn du das in der Sache so ein Fachtest vorgestellt hast, können die Leute auch gerne wissen. Es ist zwar nicht langweilig, es ist vielleicht gerne sowas auch, das ist so geschworen, aber ja, es interessiert dich, aber es ist gleich eine Nachricht. Natürlich will ich das nachlesen, glaube ich, irgendwann mal. Aber es interessiert dich irgendwie. Schwierig, ob mich das interessiert, aber. Wie gesagt, die Bilder in den Kopf entstehen, das ist auch wichtig. Dass du so Vorstellungen von draußen sein könnte. Aber der zuvor meint, das Universum sei weder unendlicher begrenzt. Ja. Wieso könnt ihr da was raussagen, so sehen? Das ist doch City jetzt, ja? Nee, ja, schon, das. Was? Ja, es gibt da. Ich glaube, das ist wirklich gut, dass man das raussagen kann. Also, dass hier irgendwelche. Nein, okay. Okay, das ist wirklich klassisch vorstellbar, wenn man sich sagt, ja, okay. Aber wenn man das nur als Zeug umgegangen hat, dann hat man eben coole Story. Doch, man gewöhnt sich dran, ja, man gewöhnt sich dran. Ja. Ah, endlich ist so eine Fall, ey. Puh, das ist noch gewöhnt, ne?